SWR 2 Dschungel. Das folgende Hörspiel, eine Elektrodyssee, wurde bisher als Live-Performance auf der Bühne aufgeführt. Für die Radiofassung wurde nur an einigen musikalischen Übergängen gearbeitet. Die Besetzung ist die gleiche geblieben. Nur ein Gitarrist und ein Schauspieler. Kaum zu glauben, wenn man es hört. Eine Elektrodyssee. Die Irrfahrt des Odysseus und seiner Gefährten nacherzählt mit Stimme und Gitarre. Von Lorenz Liebold und Christian Cuzio. Was bisher geschah? Tantalos, König in Phrygien, raubt die Speise der Götter, schlachtet Pelops, seinen Sohn, setzt ihn den Göttern vor. Die Götter erkennen die Mahlzeit. So bestrafen sie den Raub. Tantalos hängt an einem Obstbaum, der unter einem schwebenden Felsen in der dreifach ummauerten Mitte des Hades aus einem Teich wächst. In ewigem Hunger zwischen den Früchten, Durst über dem Wasser, Angst unter dem Stein. Die Götter verfluchen sein Geschlecht. Niobe, Tochter des Tantalos, hat 12 Kinder. Sie prahlt vor den Göttern mit ihrer Fruchtbarkeit. Apollon und Artemis töten die 12 Kinder mit 12 Pfeilen. Zeus verwandelt die schreiende Mutter in ihr eigenes Standbild. Im Frühsommer weint der Stein. Thyestes, Sohn des Pelops, bricht die Ehe seines Bruders Atreus. Atreus erschlägt die Söhne seines Bruders und bewirtet ihn mit ihrem Blut und Fleisch. Thyestes tut seiner eigenen Tochter Gewalt an. Ihr Sohn Aigisthos tötet Atreus. Agamemnon, Sohn des Atreus, nimmt Klytämnestra zur Frau. Sein Bruder Menelaos ihre Schwester Helena. Helena wird von Paris verführt, folgt ihm nach Troja. Der Trojanische Krieg beginnt. Und 10 Nächte brannte Troja. Ein Freudenfeuer für 10 Jahre Krieg. Wir siegestrunkenen Griechen torkelten johlend, lachend und kotzend durch die Trümmer. Als dann die reiche Beute unter uns verteilt war, Gold und Waffen und auch Frauen, trat ich als erster Fürst mit meiner Flotte, 12 Schiffe voll besetzt mit Untertanen, die lang ersehnte Heimfahrt an nach Ithaka. Ich wählte aber nicht den schnellsten Weg zur Heimat. Nein, wir nahmen uns viel Zeit. Ein langer Abschied wurde das vom Schlachten. Feuchtfröhlich fuhren wir die Küste lang und plünderten, wo wir auf Menschen stießen. Die Männer wurden ausgeweidet, Frauen misshandelt, Kinder auf Lanzen aufgespießt. Die Greise sperrten wir in Häuser, legten Feuer, schauten gröhlend zu, wie sie verbrannten. So feierten wir Helden unseren Sieg. Und ich, der König, war es, der es befahl. Wir hielten so, bis das Kikonenvolk, dem wir die Hafenstadt verwüsteten, sich aus Verzweiflung uns zum Kampfe stellte. Leichtsinnig unterschätzte ich unsere Gegner. Durch meine Schuld verlor ich jeden vierten Mann. Ich bin Odysseus. Odysseus? König von Ithaka. Ehre und Ruhm dem Sieger über Troja. Ihr kennt die List, das große Pferd aus Holz. Oh, ja, ja, ja. Soll ich jetzt irren? Fahren, kreuz und quer, der Heimathafen für mich unerreichbar? Wer weiß. Ich will mich durch die Meeresfluten schlagen und fahren, bis der Zorn der Götter für das Schlachten sich zerstreut. Nach 10 Jahren Krieg? Ich kehre heim. Noch 10 Jahre Fahrt. Zu Frau und Kind und Thron nach Ithaka. Nach 20 Jahren? Penelope. Penelope? Was? Was sagt ihr? Was? Sturm kommt auf? Ach was, das bisschen Wind wird uns nicht schaden. Wir halten Kurs auf Ithaka. Los, an die Ruder. Insel der Lotophagen. Überall bunte Blumen, Bäume, Büsche und Bienen. Gyros und Elpenor, Gefährten des Odysseus, liegen im Gras. Gyros? Elpenor, wo bleibt ihr? Wie lang wollt ihr euch Zeit lassen, um Wasser zu finden auf einer Insel, die nur so strotzt von Grün und Leben? Die ganze Flotte wartet ausgerechnet auf euch zwei und ihr liegt da und schlagt euch den Wanst voll mit exotischen Früchten nach. Kommt, bewegt euch! Wir wollen heim! Gyros, sag du mal was. Wie, was wär ich? Odysseus, Chef, wir machen Pause. Man, nimm dir doch so ein Obst und leg dich dazu. Nach diesem fiesen Sturm haben wir jetzt Lust, endlich mal Rast zu machen. Außerdem, ja, sind wir jetzt Philosophen, ja, und wissen, was die Welt im Innersten, zusammenhält. Ja, genau, also zusammen und nicht auseinander. Logen, Chef. Habt ihr gesoffen? Ihr habt nicht gesoffen, ihr seid total breit. Nein, nein, nein, wir lassen uns nicht länger kommandieren. Sucht dir wen anders zum Rudern. Wir bleiben, Elbi? Hier. Na, Logan, wo denn sonst? Ja, und die Heimat Ithaka? Ach was, Heimat, bla bla bla. Habt ihr denn keine Seemannsehre? Och komm schon, lass das rumgemehre. Und wie sieht's aus mit den Schätzen, hä? Ach komm, hör doch auf zu hetzen, ne? Komm mal näher, dann erklär ich's dir in ein paar Sätzen. Gib uns kein Gold, denn das ist nur Glamour. Ja, gib uns auch kein Silber, denn das fänden wir noch schlimmer. Wir wollen keine Medaillen, keine Orden an der Wand, keine Auszeichnung von Vaterstaat und unserem Mutterland. Wir wollen Zeit, deine Aufmerksamkeit. Also nimm dir Zeit und werde aufnahmebereit. Ich gehör nur mir, du dir, wir bleiben hier, reich uns die Hand und wir betreten Neuland. Mann, komm, komm mit. Komm, reich uns die Hand. Diese Reise führt direkt in deinen eigenen Verstand. Sie geht durch dich durch. Sie durchdringt dein Sein. Du bist dein eigener Mensch. Und damit bist du nicht allein. Revolution, Evolution. Auch wenn wir alle aufrecht gehen, werden wir doch niemals wissen, worum sich die Dinge drehen. Mann, schau hinauf zur Sonne. 8 Minuten, du bist da. Der nächste Stern 4 Jahre. Das ist immer noch ganz nah. Begebe dich ins Universum, wo das Paradox regiert. Und der Mikrokosmos und dein Denken jeden Sinn verliert. Dann kehr zurück zur Erde. Lege dich in ihren Schoß und lerne jetzt zu leben. Denn die Zeit ist gnadenlos. Los, denn die Zeit verstreicht, vergeht, verrennt. So wie die Worte, die du hörst, weil sie nur schon gesprochen sind. Die Zeit kommt und sie geht, sie nimmt, was sie dir bringt. Tick, tack, tick, hörst du, wie das Pendel schwingt? Hörst du, wie die Zeit vergeht? Hörst du, wie der Baum dort steht? Wie der Wind uns umweht? Wie sich die Erde dreht? Hörst du, wie sich Energie entlädt? Sich der Geist im Hirn bewegt? Der Weltraum entsteht, Planet für Planet und diese Ewigkeit. In Lichtgeschwindigkeit zur Endlichkeit, zu dir, zu deiner Art der Gegenwart und dieser Zeit vereint. Hier voll in Fahrt, fragen wir, bist du bereit für diese Dimension? Das Irren ist Vergangenheit. In der Bewegung liegt die Kraft. In der Bewegung liegt die Kraft. In der Bewegung liegt die Kraft. In der Bewegung liegt die Kraft. In der Bewegung liegt die Kraft. In der Bewegung liegt. Mensch, Elbi, sag's ihm auch mal. Jo, da liegt die Kraft. Yeah. Ja, was denn los? Gib mir doch auch noch mal so ein Obst. Ja, hier ist noch eins. Bewegung, da liegt die Kraft, der spürst du schon den Saft. Yeah, die Frucht, die dir den neuen Sinn verschafft, ist das nicht fabelhaft? Yeah, yeah, yeah, wie mir das, die Sinne straft. Yeah, spürst du schon den Saft? Elpenor? Elpenor? Gyros? Ja, ja, ja. Los aufs Schiff mit euch Idioten, ich will heim nach Ithaka. Von mir aus sauft euch dort um den Verstand. Macht schon, bewegt euch, Abfahrt. Ja, ja, ja. Wir suchen uns Proviant am nächsten Eiland. Beute gibt's überall. Los, an die Ruder! Insel des Kyklopen. Am Horizont die Segel der Flotte des Odysseus. In seiner Höhle der Riese Polyphem. Anstelle seines Auges Blut und Ruß. Ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Bin ich blind? Alles dunkel, trostlos, Nacht aus Feuer. Fluch auf den Mensch. Was er auch immer tut, er hinterlässt nur Elend und Zerstörung. Sie kamen insgeheim in meine Höhle. Zu stehlen meine Tiere, meinen Vorrat. Ich überraschte sie an meinem Feuer, zechend, johlend, meine Ziegen fressend. Drum fraß ich sie als Ausgleich für den Frevel. Doch überredete ihr Hauptmann mich, Odysseus, den Fraß mit seinem Wein herabzuspülen. Und das verfluchte Zeug stieg mir zu Kopf und taumelnd, schnarchend, taub ging ich zu Boden. Ich fiel, ich schlief. Mit Feuerlanzen stachen sie ins Auge mir. Und Schmerz erweckte mich. Doch nie mehr werd erwachen ich aus dieser ewigen Finsternis. Sie schlichen mit den Ziegen heimlich fort und flohen feige auf ihr Schiff. Von dort aus hörte ich Odysseus, ihren Führer, schreien. Hey! Matschauge! Hörst du mich? Du dachtest wohl, du kriegst mich klein, du sabberndes Monster! Du gehst an deiner eigenen Blödigkeit zugrunde! Und sollte einer fragen, wer dich blendete, sag ihm, Odysseus war's, der Stadtzerstörer! O, hör mich, Vater, Gott des Meeres, Poseidon, und räche mich, der Blut statt Tränen weint. Gib, dass der Mensch Odysseus nie mehr heimkehrt. Und sollte er die Heimat jemals wiedersehen, dann kehr er spät zurück, im Elend und allein, und find im eigenen Hause nur noch Leiden. O Sonne, die ich niemals wiedersehe, saug aus der Erde Pest und Fieberseuchen, die ganze Menschenrasse auszumerzen und so die Welt von dieser Plage zu befreien. Ach, rotte sich der Mensch doch selber aus. Odysseus' Flotte auf dem Meer. Am Horizont die Berge von Ithaka. Odysseus und sein Gefährte Gyros schlafend im Frachtraum. Neben ihnen das versiegelte Geschenk des Windgottes Aiolos. Auftritt von Elpenor, dem anderen Gefährten des Odysseus. Odysseus. Ah, der Beutel. Hm? Naja. Gyros. Psst, psst, Gyros. Psst, Gyros. Psst, Gyros. Hey, ja, oh Mann, was ist denn los, Bruder? Psst, Mann. Schiff schläft. Ja, was ist denn nun, ey? Hängst du schon wieder durch, oder was? Ey, glaub nicht, dass ich für dich schon wieder die nächste Ruderschicht übernehme, nur weil der... Psst, Mann. Nichts mehr mit Ruderschicht. Wir sind doch bald zu Hause. Oh ja, verdammt. Endlich Schluss mit dem verfluchten Gerudere. Ich meine, hätte uns der alte Herr der Windepenner in Aiolos nicht den Wind zurechtgebastelt, wir wären doch noch Jahre unterwegs gewesen. Ich meine, stell dir mal vor, noch mehr so saublöde Bratzen auf irgendwelchen Inseln am Arsch der Welt, denen du ständig alles mit Händen und Füßen erklären musst, ja? Ich meine, diese Urvölker, die ihr ganzes Leben nur Blumen fressen, die peilen doch wirklich gar nichts. Guck mal, du hast den gerade Nachbarn zerteilt und das Haus angezündet und die verstehen immer noch nicht, dass es jetzt mal Zeit wäre, die Töchter und die Kluge rüberzureichen. Ist doch alles total lästig, scheiße. Und dafür riskierst du dann Grundstein. Kommt halt nichts bei rum ohne so ein bisschen Risiko. Wie, was? Ein bisschen Risiko? Hör mir mal zu. Du hältst völlig abgerudert an irgendeinem komischen Eiland, machst es dir in irgendeiner dreckigen Höhle gemütlich, weil halt nichts Besseres da ist, verdrückst du ein paar Schafe und Ziegen, die da so rumlaufen und gerade wenn du gemütlich einhebst, kommt auf einmal irgendein einäugiges Monster rein, brüllt alles zusammen und verputzt dich erstmal zum Nachtisch. Ja? Und dann musst du dich auch noch an den Bauch von irgendeinem stinkenden Ziegenbock binden lassen, dass du überhaupt noch rauskommst aus dem Laden. Ich meine, scheiße, vergiss es, hab ich hinter mir, ich will heim. Psst. Ich will ja auch nach Hause, aber mit ein bisschen was im Gepäck. Wie im Gepäck? Hör mir mal zu. Hör mir mal zu, ist ja bitteschön fast alles abgesoffen unterwegs. Und jedes Mal, wenn es so richtig was zu holen gibt, staubt der Chef voll ab. Ich meine, wir kriegen den kleinen Kram und der schnappt sich die geilsten Frauen und die größten Gastgeschenke. Allein auf der letzten Insel, dieser König hatte 6 Töchter, ja, 6 Töchter. Hab ich eine abgefasst von denen oder du oder irgendein anderer von uns Ruderern, die bei jeder Katastrophe als Erster abdanken dürfen, wenn der Chef noch wieder neue Pläne schmiedet? Nein, Mann. Genau, Mann. Nein, Mann. Der Alte labert irgendwelches philosophisches Zeug, schleppt das junge Gemüse ab und kriegt dafür auch noch einen prall gefüllten Sack mit Gastgeschenken, die von uns erst natürlich keiner anfassen darf, ja? Und jetzt liegt er auf der faulen Haut und schnallt sich einen weg, während wir hier rödeln wie die Blöden. Ohne Scheiß, wird Zeit, dass wir nach Hause kommen, sonst platzt mir echt noch der Kragen in dem Laden hier. Psst, Mann. Reg dich doch nicht so auf. Wie wär's denn, wenn wir der Verteilungsgerechtigkeit mal ein bisschen nachhelfen? Wie, was nachhelfen? Wie? Hey, wir können doch nicht an den Sack ran. Ey, du weißt genau, wenn der Boss das schaltet, ist... Psst, das merkt er doch nicht mal. So viel, wie der zu Hause im Palast auf Kante hat. Ja, Mann. Aber wer weiß, was da wirklich drin ist, dass der Alte da so ein Terz drum macht, von wegen Finger weg und... Macht doch jede Kindergartentante. Nicht anfassen, gefährlich. Und dann schön alles selber eingesackt. Schon mal nachgedacht drüber? Ja. Na also, gucken kostet ja nichts. Ja, Mann. Und wer? Schnick, schnack, schnuck. Oh, nee. Na gut, Mann, echt Kock. Also her mit dem Ding. Oh nein, was denn das, Elbi? Elbi, da kommt ja lauter Wind raus. Elbi nur. Was ist denn jetzt auf einmal los? Elbi nur, was ist denn jetzt auf einmal los. 5. Reich der Laistrigonen. Odysseus' Flotte ohne Odysseus' Schiff im Hafen. Antiphates, der König der Riesen, und seine Krieger begrüßen die Gefährten. Trommeln. Wah! Wah! Wah! Die Männer werden wieder zu Kindern, rufen nach Mama, Papa, Schwester und Liebsten. Mancher versucht im Staub, Arm, Bein, Gedärm wiederzufinden und aufzusammeln, bevor ein Leistrigonenspieß ihn selbst vom Boden spickt. Er wird mit den anderen auf eine Leine gefädelt. Ein Daumen. Die Riesen mit Mäulern wie Gruben und Zähnen wie Pfählen, bereit nicht zu zerschneiden, sondern zu zermahlen. Einige der Kameraden kämpfen noch mehr. Darüber das Geräusch von Schmatzen. Er wird mit den anderen auf eine Leine gefädelt. Ein Dorn wird durch die Körpermitte gerammt, damit keiner am anderen Ende des Seiles herumberutscht. Ein grober Knoten, von dem sich die zappelnde Masse staut. Darüber das Geräusch von Schmerzen und Kauen der Riesen mit Mäulern wie Gru. Strand der Insel Ayaya. Odysseus schlafend bei seinem letzten Schiff. Zehn Tage und zehn Nächte brannte Troja. Die Männer wurden ausgeweidet, Frauen misshandelt, Kinder auf Lanzen aufgespießt. Und ich, der König, war es, der es befahl. Gib, dass der Mensch Odysseus nie mehr heimkehrt. Und sollte er die Heimat jemals wiedersehen, dann kehr er spät zurück, im Elend und allein, und find im eigenen Hause nur noch Leiden. Wir hielten's so, bis das Kikonenvolk, dem wir die Hafenstadt verwüsteten, sich aus Verzweiflung uns zum Kampfe stellte. Leichtsinnig unterschätzte ich unsere Gegner. Durch meine Schuld verlor ich... Schweine. Wie? Schweine. Zuerst verliere ich meine ganze Flotte, auf dieser Insel werde ich noch zur Sau. Schweine. Ich muss mir meine Männer wiederholen, kost es, was es wolle. Sonst schaffe ich's nie nach Haus. Was ist das? Ist das die Hexe? Kirke? Aus dem Traum? Hey, höre Hexe. Du kannst mir nichts. Du kriegst mich nicht mit deinem Spuk. Hey! Ich? Ich bin Odysseus. Ja, Odysseus. Bezwinger des Kyklopen und Trojas Stadtzerstörer. Ja, Stadtzerstörer. Ja. Hey, hey, hey, hey, hey, jetzt bleib doch da. Oh. Was war denn das? War sie schon da? Ich glaube, die Sinne gingen mir gerade kurz abhanden. Junge, pass auf und denk an deine Mannschaft. Sie kommt zurück. Hey, gib bitte meine Männer raus. Ja, meine Mannschaft. Ja, Griechen. Ja, so mit Bärten und Riechen alle ein bisschen streng. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Nein. So läuft das nicht. Hör zu, ich habe geträumt von dir. Von Hermes, meine ich. Ja, und der hat gesagt, ich sei immun gegen deinen Zauber. Ja, hat er gesagt. Ja. Mich von deinen Lippen Worte trinken. Ich bin ein Mensch und möchte bei dir sein. Und wenn du mich als Mensch nicht haben willst, lass mich an deiner Seite sein, als Schwein. Insel Ajaja ein Jahr später. Odysseus und seine zurückverwandelten Gefährten beim allabendlichen Gelage. Vom Branntwein toll und Finsternissen von unerhörten Güssen nass, vom Frosteis weißer Nacht zerrissen, im Maskopf von Gesichtern blass, von Sonnennacht gebrannt und krank, die hatten sie im Winter lieb, aus Hunger, Fieber und Gestank, sang alles, was noch übrig blieb. Und jetzt alle! Oh, himmelstrahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh, lass Wind und Himmel fahren nur, lass uns um alles los die See. Sie wurden kalt und ohne Aschen, weil was ihnen in die Zähne springt. Sie würgen, gurgeln, so gelassen, wie man ein Tanzmastwerk schlägt. Sie leben schön wie noble Tiere, im weichen Wind, im trockenen Blau. Und oft besteigen sieben Stiere eine geraubte fremde Frau. Au, au, au, au! Oh, himmelstrahlender Azur! Nein! Nein, halt! Hört auf! Ich kann es nicht mehr hören! Halt! Halt! Ich halt's nicht länger aus! Ich muss hier weg und weiterfahren, von mir aus bis zur Hölle! Ihr Götter, ist das recht, so reicht das dann! Das heißt, wir fahren direkt hinab zum Hades. Der Rat des Seers unten soll mir helfen, nach Haus zu kommen, oder ich bleib dort. Was glotzt ihr so? Scheißt euch nicht ein! Bei Sonnenaufgang setzen wir die Segel! Ich bin Odysseus. Odysseus? König von Ithaka. Der Heimathafen ist nicht unerreichbar. Wer weiß? Ich werde mich wieder in die Fluten schlagen und fahren, bis der Zorn der Götter für das Schlachten sich zerstreut. Nach 12 Jahren Krieg und Fahrt. Ich muss hier weg. Noch 8 Jahre Fahrt. Von Kirke und von Ayaya. Vom Paradies. Und kehre heim. Ins Elend. Zu Frau und Kind und Thron nach Ithaka. Nach 20 Jahren? Penelope. Penelope. Am Eingang des Totenreichs. Odysseus' Schiff auf hoher See. Reinwusch von 10 Jahren Krieg. Ja, meine eigene Frau mit ihrem Neuen. Oh, hüte dich bei deiner Heimkehr vorm Weib. Wer weiß, wie viele Kerle sie schon hatte. Mit Liebe habe ich dich herangezogen. Obwohl du mit Gewalt gezeugt mir wurdest. Alleine hast du mich zurückgelassen, auf dem Gewissen deine eigene Mutter. Du bist ein böses Kind, das tut man nicht. Warum machst du nur immer alles tot? Hilf! Es schmerzt mir immer noch die Ferse, die einzige Stelle, die verwundbar war. Ich bin der Götteropfer, so wie du. Am besten bleib gleich hier. Es wird nur schlimmer. Warst du nur einmal hier im ewigen Schatten, wird dich das Leben oben nimmermehr erfreuen. Gib etwas Blut mir zum Vergessen. Hört, Kameraden. Die Zukunft habe ich im Tod gesehen. Bald ist es an der Zeit, für euch zu gehen. Wir sind bald da. Ich weiß den sicheren Weg ins Nichts, nach Ithaka. Bei den Sirenen brauch ich euch nochmal. Da stopft ihr Wachs euch in die Ohren und rudert weiter, was auch sei. Für mich, ihr seid ja sowieso verloren. Und ich will an den Mast gebunden sein und bettelnd nach dem Tode schreien. Dann weiß ich, warten hungrig schon den sicheren Weg tot. Bei Skylla, die Schlange schnappt sechs Männer ohne Ton. Und Charybdis zieht alle anderen später in ihr Maul hinein. So kehren wir bei Helios, dem Sonnengotte, ein. Und dessen Sonnenrinder dürfen wir nicht essen. Ich weiß, ihr Tore habt's schon jetzt vergessen. Sonst, dann geht das Schiff im Sturm zugrunde. Verreckt ihr alle wie die Hunde. So kommen wir, nur ich allein, nach Ithaka. Penelopes 300 Freier sind ja auch schon da und wollen auch gemordet sein. Ich garantiere euch den sicheren Tod. Wir kehren heim. Odysseus Schiff auf letzter Fahrt. Vorüber an den Sirenen, den Seemonstern Skylla und Charybdis, an der Insel des Sonnengottes Helios und hinein in den letzten Sturm. Thank you. Doch eines Tages im April, der keine Sterne für sie hat, hat sie das Meer in aller Stille auf einmal plötzlich selber satt. Der große Himmel, den sie lieben, hüllt still in Rauch die Sternensicht. Und die geliebten Winde schieben die Wolken in das milde Licht. Der leichte Wind des Mittags fächelt sie anfangs spielend in die Nacht. Und der Azur des Abends lächelt noch einmal über schwarzem Schacht. Sie fühlen noch, wie voller Barmen das Meer mit ihnen heute wacht. Dann nimmt der Wind sie in die Arme und tötet sie vor Mitternacht. Bin ich? Das ist nicht Ithaka. Die Berge sind blau in Ithaka, die Ebenen geräumig, das Blattwerk grün. O Wechselspiel der Schatten auf Wechsellicht lebendiger Gewässer. Stumpf schleicht's zwischen Geröll stinkend hier. Die Haine Staub und Strünke, aufstehen will ich nicht. Ich wäre mit einem Schritt am Rand der Welt und spucke auf die Hügel. Ich hab geschrumpft dies Land, in dem ich ging. 10 Jahre Troja und ich kenn's nicht wieder und hätte es nicht gekannt nach einem Tag. Was ich verlasse, schrumpft. Die Frau am Morgen, sobald die Tür ich zuschlag, ihre eigene Großmutter ist sie. Die Tür fällt rieselnd in Staub, das Haus in Trümmern, Bäume Dorn, sobald ich trete aus ihrem Schatten. Flüsse lassen zurück im leeren Bett geplatzte Fische, wenn ich aus dem Bad steig. So, das hier ist Ithaka, seine eigene Mumie. Es geht ein Gerücht, Odysseus kehre wieder. Leichenfarb. Die Leichenfarb zu tauschen gegen Wangenrot von 300 Jünglingen. 300 Stück, Penelope. Entweder mit jedem macht sie es, keinen will sie dauernd. 300 Mann ersetzt nicht einmal ich. Oder mit keinem? Da wäre sie zu langweilig. Und Kirke fällt mir ein. Das süße Schwein. Und nun? Für Kirkes Schatten soll ich 300 abtun? Keinen. Troja reicht. Zehn Jahr auf dünner Planke ritt ich. Mit Göttern meinen Willen kreuzend. Litt klaglos meines Feinds Poseidon Kraft. Jetzt bin ich hier und kann nicht bleiben. Und ich geh mit wenig Freunden auf der öden See, wo keiner war, errichten ein Gefährt. Ein schwankend, flüchtig, sicheres, die Erd. Die Welt, ein Schiff, voraus ein Meer des Lichts. Uns hebt der Bug, so blicken wir ins Nichts. Thank you. Eine Elektrodyssee. Textfassung und Stimme Lorenz Liebold, Komposition und Gitarre Christian Cuzio. Realisation Lorenz Liebold, Christian Cuzio, Gabi Kemper, Daniel Sänger und Katrin Zipse. Das Theater Baden-Baden zeigt die Elektrodyssee das nächste Mal am 5., 12. und 14. Dezember.